Abschnitt 3 aus Finnische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Carsten. Finnische Märchen, übersetzt von Emmy Schreck. Mikko Mehiläinen aus Aunus. Ein Mann hatte einen Tag lang gejagt und wanderte nun durch tiefes Dickicht seinem Hause zu. Plötzlich kam ihm Tapiota, Tapios Tochter, entgegen und sagte: »Wenn du mit mir kommst, will ich dich nicht töten. Doch folgst du mir nicht willig, so töte ich dich auf der Stelle.« Im ersten Schrecken über Tapiotas Rede und schlimme Drohung wagte der Mann nicht, sich zu widersetzen, und folgte der Tapiota auf ihrer Wanderung. Die beiden gingen lange Zeit durch den dichten Wald, bis sie nach Tapiola kamen. Anmerkung: des Tapio, eines Waldgeistes Wohnung. Anmerkung Ende. Wo die Tapiota den Mann in ihr Haus führte und sagte: »Hier sollst du nach deinem Sinne herrschen, wenn du mir treu bleibst. Doch wirst du mir untreu und versuchst du von mir zu fliehen, so werde ich dich auf der Stelle töten.« Der Mann, der nirgends eine Hilfe erblickte, ging auf das Ansinnen der Tapiota ein und nahm sie zum Weibe. Sie lebten eine Zeit lang zusammen, da ward die Tapiota schwanger und gebar einen Sohn, dem man den Namen Mikko Mehiläinen gab. Als dieser heranwuchs, ward aus ihm ein so fester, starker Mann, wie man es nicht in Versen ausdrücken, in keiner Predigt aussagen kann. Einst war das Brot im Hause zu Ende. Die Tapiota ging aus, Nahrung zu suchen, und sagte im Fortgehen: »Während meiner Abwesenheit dürft ihr euch nicht aus dem Hause wagen, gedenkt daran.« Die anderen versprachen, daheim zu bleiben. Doch kaum war die Tapiota aus dem Umkreis des Gehöfts verschwunden, als Mikko zum Vater herantrat und sagte: »Väterchen, ich sehne mich danach, unser Vaterland zu sehen. Lass uns von hier fortgehen und deine Heimat aufsuchen.« »Oh, mein lieber Sohn«, erwiderte der Vater, »auch mich drängt es, mein altes Heim zu schauen. Aber denke an deine Mutter, die uns verboten hat, aus der Stube hinauszutreten.« Mikko ließ sich dadurch nicht irre machen. Er redete so lange seinem Vater zu, bis dieser auf das Vorhaben einging. Nun begaben sich die beiden auf die Flucht. Nicht lange danach kam die Tapiota von ihrem Jagdzuge heim. Als sie niemanden in der Stube sah, erriet sie sofort die Sachlage und eilte den Flüchtlingen nach. Bald hatte sie den Mann und ihren Sohn auf dem Wege eingeholt. Sie sprang mit einem Satze vor sie hin und fragte grimmig: »Weshalb seid ihr geflüchtet? Habe ich es euch nicht verboten?« Der Mann ward ganz elend vor Schrecken über diese Anrede, so dass er nichts erwidern konnte, aber Mikko trat mutig der Tapiota entgegen und schrie ihr zu: »Aus dem Wege!« Darüber ward die Tapiota so zornig, dass sie den Sohn mit den Händen packte. Doch Mikko ließ sich dies nicht gefallen, sondern warf die Frau gegen einen Zaun, dass sie zerschmettert und zerschunden liegen blieb. Danach wanderte er mit seinem Vater weiter. Endlich kamen sie in ihr eigenes Land, und der Vater lebte mit seinem Sohne in der Heimat wie ehedem. Mikko ward im Laufe der Zeit immer männlicher und kraftvoller, so dass er zuletzt einen Überfluss an Kraft besaß. Einst streifte er umher und gesellte sich zu anderen Burschen und Mädchen, die sich mit mancherlei Spielen die Zeit vertrieben. Zuletzt wurde ein Ballspiel angefangen, und als die Reihe an Mikko kam, den Ball zu werfen, schnellte er ihn mit solcher Macht einem Mädchen zu, dass ihr der Arm zerbrach und die Leute zum Vater Mikkos mit der Klage liefen: »Schaffe deinen Sohn fort, er tötet uns noch alle unsere Kinder.« Der Vater machte dem Sohne Vorwürfe und sagte: »Warum hast du solches getan, mein Söhnchen? Nimm dich in Acht.« »Ich meinte, den Ball nach altem Brauch geworfen zu haben«, antwortete Mikko. »Ich muss es doch wohl aus Versehen etwas kräftiger getan haben.« Der Vater dachte jedoch in seinem Sinne: »Ich muss den Jungen auf die Arbeit schicken, damit er nicht Zeit findet, Böses zu tun.« Darauf sagte er zu ihm: »Geh hin, mein Söhnchen. Bringe einige Lasten Holz aus dem Walde, damit wir unsere Badestube heizen können.« »Das ist bald getan«, sagte Mikko. »Aber hast du irgendwo einen Schlitten und Geschirr?« »Gewiss«, sagte der Vater und übergab Geschirr und Schlitten dem Sohne. Dieser ging damit ins Gehölz und gerade in den besten Tannenwald. Dort erkannten ihn die wilden Tiere und wollten sich auf ihn werfen, aber Miko erschrak nicht im Mindesten, sondern kämpfte mit ihnen und erschlug viele davon. Nun ward es den Ungetümen selber Angst, und sie flehten Miko an: »Töte uns nicht, Söhnchen, wir werden dir Gutes dafür tun.« »Ei, so mögt ihr am Leben bleiben, wenn ihr mir ein paar Fuder Holz nach Hause fahren wollt«, sagte Miko Mihelänen. Er wählte die besten unter den Raubtieren aus und spannte sie vor seinen Schlitten. Dann brach er eine große Tanne im Walde um, legte sie mitsamt den Ästen auf den Schlitten und fuhr mit den wilden Tieren nach Hause, wo er schnell vom Schlitten sprang und seinem Vater zurief: »Hier, Väterchen, hast du Holz, und hier sind auch Pferde für dich. Hast du sie dir angeschafft, Söhnchen, so magst du sie auch behalten. Ich kann solche Pferde nicht brauchen«, meinte der Vater. Nach einiger Zeit ging Miko wieder hinaus zum Spiel und fing an, mit anderen Burschen und Mädchen Ball zu werfen. Was geschah? Als er den Ball hinschleuderte, traf dieser ein Mädchen ans Bein, welches sofort zerbrach. Die Leute liefen wieder zum Vater mit ihrer Klage und sagten: »Schaffe deinen Sohn fort, er vernichtet das ganze Volk mit seiner riesigen Kraft.« Der Vater ärgerte sich wohl über die Untaten seines Sohnes, aber da er nicht Abhilfe schaffen konnte, ersann er eine Arbeit für den Burschen und sagte: »Geh doch mal hin, Miko, und fang mir Fische aus jenem Teiche, damit ich einmal wieder eine Fischspeise zu kosten bekomme.« »Nun, so gib mir, Väterchen, eine alte Mähre aus deinem Stalle, die mir die Fische nach Hause schaffen kann. Dann werden wir bald Fische zum Essen haben«, antwortete Miko. Der Vater gab dem Sohne ein Pferd, und Miko ging mit der Angelschnur allein zum Fischen aus. Als er am Ufer des Teiches angelangt war, knickte er eine Tanne um, machte sich eine Angelrute daraus und setzte sich am Ufer zum Fischen hin. Er angelte und angelte, da blieb plötzlich der Wassernix an der Angel hängen. Miko zog ihn ans Land und schlug ihn halb tot mit der Angelrute. Da flehte ihn der Wassernix an und sagte traurig: »Töte mich nicht, guter Mann, ich will dir Gutes tun.« »Nun, wenn du mir ein Fuder Fische aus dem Teiche heraufschaffst, dass ich meinem Vater eine Fischspeise bereiten kann, will ich dich am Leben lassen«, sagte Miko und ließ ihn in den Teich zurück mit der Angelschnur im Munde. Bald darauf brachte der Wassernix einen Sack voll Fische herauf und zog ihn an das Ufer. Aber Miko hob prüfend den Sack in die Höhe und sagte: »Bringe noch einen Sack voll herauf, das ist noch keine Last für einen Mann.« Wieder tauchte der Wassernix in den Teich hinein und brachte aufs Neue einen Sack voll Fische. »So, jetzt habe ich genug«, sagte Miko zum Nix. »Komm jetzt mit und trage mir die Last nach Hause.« Der Wassernix musste all die Fische in den Säcken tragen, und die beiden kamen zusammen in Mikos Heimat an. Sobald sie sich dem Vater so weit genähert hatten, dass er sie hören konnte, rief ihm Miko entgegen: »Väterchen, hier hast du Fische und eine Wirtschafterin zum Wirtschaften.« Doch als der Vater die Beute seines Sohnes sah, meinte er: »Was du dir angeschafft, mein Söhnchen, magst du auch behalten. Ich brauche solch eine Wirtschafterin nicht.« Sie hatten eine Zeit lang ruhig dahin gelebt, als Miko zum dritten Male zum Spielen hinausging und sich mit den anderen Burschen und Mädchen im Ballwerfen übte. Doch wie erging es wieder? Als er den Ball einem Mädchen zuwarf, traf er sie in die Seite, so dass sie ganz schief wurde. Die Leute liefen klagend zum Vater und riefen: »Jetzt musst du deinen Sohn fortschaffen. Er zerbricht alles Volk mit seiner unmenschlichen Kraft.« Der Vater trug Sorge um seinen Sohn, wie er ihn wohl daran hindern könnte, Böses zu tun. Nachdem er lange darüber nachgesonnen, entschloss er sich, ihn auf weite Reisen zu schicken und sagte zu ihm: »Seit 3 Jahren schuldet mir der Wahrreger König 2 Tonnen Goldes. Geh hin, mein lieber Sohn, und verlange das Geld.« Miko war dazu bereit und machte sich reisefertig. Er spannte das Raubtier vor den Schlitten, setzte sich in diesen und übergab dem Wassernix die Zügel. Auf diese Weise reiste er lange Zeit, bis er ans Wahrreger Land kam und sich des Königs Behausung näherte. Dort fuhr er mit solch einem Gerassel auf den Hof, dass der Palast erzitterte. Darüber erschrak der Wahrreger König heftig, denn er fürchtete, sein Palast stürze zusammen. Er rief seinen Sklaven zu: »Fragt den Reisenden nach seinem Begehr und gebt ihm alles, was er verlangt, damit er nur seiner Wege fahre.« Die Sklaven eilten hin, mit Miko zu reden. Doch als sie sahen, was für ein Pferd und welchen Rosselenker er hatte, erschraken sie noch viel mehr und fragten in ihrer Angst: »Was verlangt der Fremdling?« »Ich habe 2 Tonnen voll Gold von eurem König zu fordern«, antwortete Miko mutig. Die Sklaven gedachten des Gebotes ihres Herrn und trugen ohne Zögern die Geldtonnen herbei. Miko Mehelänen hob sie in seinen Schlitten und fuhr rasselnd nach Hause. Auf dem eigenen Hofe angelangt, spannte er das Raubtier aus und trieb es in den Wald. Den Wassernix dagegen ließ er in den Teich zurück, und selber trat er vor seinen Vater hin und sagte: »Väterchen, hier ist das Geld, welches du mich aus dem Waregerlande holen ließest. Nimm!« Was sollte der Vater dazu sagen? Er hätte eigentlich nichts dagegen gehabt, wenn der Sohn auf der Reise geblieben wäre, aber das viele Geld dünkte ihm doch gut, und so musste er Mikus Mut loben, da er die Sache so schnell in Ordnung gebracht hatte. Nun verging lange Zeit, ohne dass dem Vater irgendein Ärgernis durch den Sohn widerfahren war. Endlich fand Miko das Leben zu Hause doch langweilig. Freilich mochte er sich nicht mehr am Spielen beteiligen, da es ihm stets dabei so schlimm ergangen war. Er trat vor seinen Vater und sagte: »Väterchen, nähe mir einen Reisesack. Ich habe Lust, mir die Welt anzusehen.« Das war auch ganz nach dem Sinne des Vaters, der schnell einen ledernen Sack fertig nähte und ihm dem Sohne reichte. Den Sack auf dem Rücken begab sich Miko jetzt auf die Wanderung und schritt lange durch verschiedene Länder, bis er einst an einen hohen Berg kam, auf dessen Spitze ein Bursche saß, welcher fortwährend 2 Felsen aneinander stieß. Als dieser Felsenzusammenstoßer sah, dass Miko sich dem Berge näherte, begrüßte er ihn und rief ihm zu: »Ich grüße dich, Miko Mehelänen. Nimm mich zum Gefährten an. Komm nur mit, da du ein tüchtiger Mann zu sein scheinst. Besser wandert es sich zu zweien«, sagte Miko Mehelänen. Und der Felsenstoßer kam vom Berge herab und ging mit. Sie mochten eine Weile miteinander gewandert sein, als sie einen Burschen erblickten, der mit den Händen 2 Flüsse zusammenlenkte. Diesem Manne näherten sich die Wanderer. Der Flüsselenker hielt sofort in seiner Arbeit inne und sagte zu Miko: »Ich grüße dich, Miko Mehelänen. Willst du mich nicht zum Gefährten annehmen? Komm nur mit, wenn du Lust hast. Gut ist's, auf der Wanderschaft Gefährten zu haben«, antwortete Miko Mehelänen, und die 3 Männer gingen miteinander weiter. Nach einiger Zeit gelangten sie in einen tiefen Wald und erblickten darin aus der Ferne etwas, das ihrem Auge wie ein Haus erschien, und als sie näher kamen, sahen sie, dass es eine Menschenwohnung war, für ein Schloss zu klein, für eine Hütte zu groß. Als sie in den Hof traten, sahen sie eine Menge Kühe in einer Einfriedung stehen. Deshalb glaubten die Wanderer, das Haus sei bewohnt, und gingen in die Stube hinein. Aber da trafen sie keine Seele an. Das ganze Haus war wie ausgestorben. Die Burschen, die auf ihrer Wanderung müde und hungrig geworden waren, legten sich in der Stube zur Ruhe nieder und berieten sich, woher sie sich wohl Nahrung schaffen könnten. Da sagte Miko Mielen zu den anderen: »Da das Haus ganz verlassen, das Gehege aber voller Kühe ist, werden wir keinen Mangel an Nahrung haben, selbst wenn wir einen Festschmaus halten wollten. Lasst uns deshalb eine Kuh aus dem Gehege schlachten.« Dieser Rat war auch ganz nach dem Sinne der anderen. Sie gingen alle sofort zur Einfriedung, suchten sich die beste Kuh aus und schlachteten sie. Der Felsenstoßer wurde angestellt, aus dem Fleisch das Essen zu bereiten. Die beiden anderen gingen in den Wald, um Brennholz zu schlagen. Die Wohnung gehörte jedoch der Hexe, die während der Zeit im Walde gewesen war. Sie kehrte eben heim und fand den Burschen in der Stube vor, wie er die Kuh kochte. Die Hexe kreischte dem Koch zu: »Ei, du Aasjunge! Bist du in meine Stube gekommen, um zu feuern und zu schmoren?« Damit packte sie den Burschen an, hob mit der einen Hand den Sperrbaum in die Höhe und steckte mit der anderen den Kopf des Burschen in das Loch darunter. Dann schaute sie nach dem Essen, schlang all das Fleisch in sich hinein und ging fort. Der Bursche unter dem Sperrbaum sprang hin und her, bis er den Kopf aus der Öffnung herausgezogen hatte. Schnell tat er die Knochenreste, welche die Hexe übrig gelassen, in den Kessel zurück und kochte daraus eine neue Suppe. Danach ging er hinaus und rief die Gefährten zum Essen. Die anderen kamen schnell aus dem Walde herbei, da sie sehr hungrig waren, und sie fingen an zu essen. Doch die Suppe wollte den Zweien nicht schmecken, und sie fragten den Koch: »Woher ist die Suppe so mager? Es schien uns doch, dass wir die beste Kuh geschlachtet hatten.« »Diese Hütte ist alt und baufällig«, sagte der Felsenstoßer. »Sie geriet so sehr ins Schwanken, während ich kochte, dass die Suppe auf den Boden floss, und als ich den Rest aufs Neue kochte, ist das Essen nicht besser geraten.« Nun, die anderen mussten die Suppe nehmen, wie sie eben war, und ließen sich für den Tag an solchem Essen genügen. Als es wieder Morgen ward, schlachteten sie aufs Neue eine Kuh aus dem Gehege, und der Flüsselenker war zum Kochen daheim gelassen. Die anderen gingen aus, um Holz zu schlagen wie gestern. Was nun weiter? Während der Bursche kochte, kam die Hexe in die Stube und schrie ihm zu: »Bist du schon wieder in meiner Stube, du Aasjunge, obgleich ich dir es gestern verboten habe?« Sie packte den Burschen an und steckte seinen Kopf unter den Sperrbaum. Doch das Essen schlang sie hinunter und ging dann ihrer Wege. Endlich machte sich der Bursche unter dem Sperrbaum frei und las die wenigen Knochenreste, welche die Hexe übrig gelassen hatte, zusammen und kochte daraus eine neue Suppe. Darauf rief er die Gefährten aus dem Walde herbei, und man fing an zu essen. Während der Mahlzeit murrten die anderen wieder über die Unschmackhaftigkeit der Suppe und sagten: »Es ist doch ein Wunder, dass dieses Gesud so mager ist. Wir haben doch eine gute Kuh geschlachtet.« Aber der Flüsselenker antwortete mit den gestrigen Worten seines Gefährten: »Während ich kochte, schwankte die Hütte so stark, dass die Suppe auf den Boden floss, und als ich den Rest aufs Neue kochte, war das Essen nicht gut.« Was sollten sie tun? Dieser Tag verging ihnen, und sie schliefen die Nacht durch. Doch kaum dämmerte der Morgen, als der Hunger über die Männer kam, da sie sich mit so kärglichem Essen an den zwei vorhergegangenen Tagen hatten begnügen müssen, und sie schlachteten eine dritte Kuh aus dem Gehege. Diesmal blieb Mikko Mihelin selber zum Kochen da und schickte die beiden anderen in den Holzschlag. Während des Kochens ward ihm die Zeit lang, und als die Suppe brodelte, machte er sich eine Kantele zurecht. Anmerkung: ein Musikinstrument der Finnen. Anmerkung Ende. In der Stube war keine Bank, auf die er sich hätte setzen können, deshalb trug er vom Hofe einen großen eichenen Trog herein, stülpte ihn auf dem Fußboden um, setzte sich darauf und fing an, seine Kantele zu spielen. In diesem Augenblicke kam die Hexe nach Hause und kreischte Mikko entgegen: »Ei, Mikko Mihelin, was kommst du her und lärmst in meiner Stube?« »Na, ruhig, ruhig, Alte«, sagte Mikko Mihelin. »Ich spiele ja deinen Kinderchen was vor. Wo sind denn deine Kleinen?« Darüber ergrimmte die Hexe noch mehr und schrie vor Zorn: »Was kümmert mich dein Spiel? Komm, lass uns kämpfen, du Aasjunge!« Doch als Mikko Mihelin die Alte zu packen kriegte, zerschmetterte er sie und tat sie dann unter den eichenen Trog, der umgestülpt auf der Diele stand. Darauf kochte er in Ruhe die Suppe fertig und rief die anderen zum Mahle. Die kamen bald aus dem Walde heran, und als sie beim Essen waren, fragte Mikko Mihelin seine Gefährten: »Nun, ist die Suppe diesmal gut?« »Ja, sehr gut«, versicherten die anderen und rühmten Mikko wegen der schmackhaften Zubereitung. Da stand dieser vom Essen auf, hob den Trog in die Höhe und sagte: »Da ist nun diejenige, die das Haus geschüttelt hatte. Warum habt ihr mich nicht gewarnt? Jetzt wird wohl die Hütte nicht mehr wackeln. Aber lass uns weitergehen, wir haben hier nichts mehr zu schaffen.« Die anderen schämten sich und wagten gar nichts zu erwidern, sondern wanderten mit Mikko weiter. Sie schritten und schritten immer vorwärts und fanden in einem Walde eine Grube, die so tief war, so tief, dass man den Grund nicht sehen konnte. »Man müsste doch erforschen, was in der Grube ist«, meinte Mikko Mihelin. »Aber wie erreichen wir den Grund?« Die Gefährten sannen ein wenig darüber nach und fanden endlich ein Mittel. Sie sagten: »Wir haben ja die drei Kuhhäute aus dem Hause der Hexe mit. Lasst uns daraus eine Wiege machen und darin hinunterfahren.« Dieser Rat dünkte auch Mikko gut, und sie verfertigten aus den Häuten eine Hängewiege, an welche sie so lange Lederstreifen befestigten, als die Häute dazu ausreichten. Daran sollte die Wiege hinuntergelassen werden. Als das Werk fertig war, fragte Mikko die anderen: »Wer von uns soll sich in die Wiege setzen?« »Setz du dich hinein, Mikko Mihelin«, sagten die Gefährten. Wir schwächeren Männer wollen an den Riemen heraufziehen, was du in die Wiege tun wirst.« »Gut, so mag es sein«, sagte Mikumi Helenen, setzte sich in die Wiege und gebot den anderen, ihn an den Riemen hinunterzulassen. Die Gefährten taten es, und Mikumi Helenen glitt mittels der Riemen immer tiefer hinab, bis er endlich unter die Erde gelangte, wo sich ihm ganz fremde Länder und nie gesehene Gegenden zeigten. Vor ihm lag eine neue Welt, der oberen jedoch ähnlich, und am Ufer eines Meeres stand eine Hütte. Mikumi Helenen stieg aus der Hängewiege und ging in die Hütte hinein. Siehe, da saß ein wunderschönes Mädchen in weißen Gewändern und sie webet goldenes Linnen, Silberfädchen wohl auch drinnen. Golden sind des Mädchens Hände, Füßchen silbern bis zur Lende. Sonne auf dem Haupt ihr glänzet, Mondenlicht die Stirne kränzet, Nordstern ihr die Schultern schmücket, dass ihr Sternenglanz entzücket. Siebenstern droht ihr am Nacken. Als das Mädchen Miko erblickte, erschrak sie und sagte: »O, du Mann aus fremdem Lande, wie bist du unglückseliger hierher geraten? Wenn meine Mutter nach Hause kommt, wird sie dich töten.« »Ich habe noch keinen Mann getroffen, der mir gleich kam und den ich zu fürchten gebraucht hätte. Sollten mich jetzt gar Weiber besiegen?« sagte Mikumi Helenen und erzählte sodann dem Mädchen, wie er in der Hängewiege aus der Oberwelt heruntergefahren war. Dem Mädchen ward es leid um den Burschen, da er ihr gut gefiel, und sie führte Mikumi Helenen in das Vorratshaus, wo sie ihn unter ihren Kleidern versteckte, damit ihn die Mutter nicht finden sollte. Dann schloss sie die Tür hinter sich zu. Aber bald darauf kam die Alte nach Hause und rief schon von der Schwelle ihrer Tochter zu: »Wo hast du den Burschen verborgen? Eben ist ein Bursche hier gewesen. Bring ihn aus dem Versteck herbei, dass ich mit ihm kämpfe.« Dem Mädchen half alles Leugnen nicht. Sie musste den Burschen herbeiholen, und nun entstand ein fürchterlicher Kampf zwischen ihm und der Mutter. Doch zuletzt gewann Miko den Sieg und tötete das alte Weib. Da vertraute sich das Mädchen dem Manne an und ward Mikumi Helenens Weib, und beide machten sich bereit, auf die Oberwelt zu steigen. Was in des Mädchens Hause an Sachen, Vorräten und Reichtümern, an Silber und Gold zu finden war, nahmen sie mit und trugen alles an die Grubenmündung, wo die lederne Wiege hing. Die Sachen taten sie hinein, und Mikos Gefährten zogen die Wiege an den Riemen hinauf, leerten sie aus und senkten sie wieder herab, bis alle Schätze auf diese Weise unten zu Ende waren. Eben senkte sich die Wiege wieder leer herab, und es gab nichts mehr hineinzutun. Da sagte Mikumi Helenen zu seinem Weibe: »Setze du dich jetzt hinein, mein liebes Mädchen, damit du hinaufgelangest. Ich folge dir nach, wenn die Reihe an mir ist.« Das Mädchen setzte sich in die Wiege und ward hinaufgezogen. Dann ward die Wiege noch einmal hinabgelassen, und Mikumi Helenen schwang sich als der Letzte hinein. Die Gefährten zogen ihn eine Strecke an den Riemen herauf. Da sagte der eine Bursche zum anderen: »Wenn Mikumi Helenen aus der Grube herauskommt, wird er uns gewiss keinen Teil an seinen Vorräten gönnen, sondern wird uns dort hineinwerfen. Wollen wir ihn lieber in der Grube lassen und all seine Sachen behalten?« Der andere ging auf den Vorschlag des Genossen ein, und sie zerschnitten alsbald die Riemen, an denen die Wiege hing, und Mikumi Helenen fiel auf halbem Wege in die Grube zurück. Was sollte er nun anfangen? Miko ging in der Unterwelt in seiner Trauer am Meeresstrande umher und erblickte einen Vogel, der im Himmel flog. Schnell rief er ihn herbei: »Komm her, mein Vögelchen!« Der Vogel flatterte heran und sagte: »Ich grüße dich, Mikumi Helenen. Worüber sinnst du?« »Darüber sinne ich, wie ich wohl in meine Heimat gelangen könnte«, antwortete Miko. »Trage mich, lieb Vögelchen, in meine Heimat.« Der Vogel erbarmte sich seiner, nahm Miko schnell auf den Rücken und flog mit ihm davon. Er flog und flog mit ihm weite Strecken, bis er Miko endlich an die Stelle brachte, wo dieser mit seinen Gefährten Holz zum Kochen der Kühe geschlagen hatte. Hier ließ ihn der Vogel vom Rücken herab und fragte: »Kennst du das Land, wo du dich befindest?« Miko schaute sich um, erkannte den Ort und sagte: »Nun weiß ich, wo ich bin, mein Vögelchen. Schönen Dank fürs Herbringen.« Dann schieden die beiden voneinander. Der Vogel flog wieder fort und Mikko ging nach der Grube zu, wo er die Gefährten verlassen hatte. Als er sich der Stelle näherte, hörte er ein Kampfgeschrei von der Grube her, und als er nahe daran stand und von der Seite hinschaute, sah er den Felsenstoßer und den Flüsselenker heftig miteinander ringen. »Nimm die Schätze, gib mir das Mädchen!« So schrie einer zum anderen, und sie konnten sich nicht über ihren Anteil an den Sachen, die sie in der Wiege heraufgeschafft, einigen. Da stand plötzlich Mikko Mehelein vor ihnen und sagte, »Ich grüße euch, Gefährten. Hier seid ihr ja, und hier bin auch ich.« Mit der einen Hand packte er den einen an der Brust, mit der anderen den anderen und stieß die beiden Kumpane in die Grube hinein, indem er sagte, »Geht, Brüderchen, wo ich gewandert bin, mögt ihr auch wandern.« Alsbald fuhren sie kopfüber unter die Erde, und man sah sie nie wieder und hörte nichts mehr von ihnen. Aber Mikko Mielen nahm seine Schätze vom Grubenrande zusammen und ging mit seiner Braut in die einstige Wohnung der Hexe. Sie schmückten das Haus mit allem möglichen Reichtum aus und lebten darin miteinander vergnügt und voll Freuden, bis der Tod sie erreichte. So lang ist die Geschichte. Ende von Abschnitt 3.